Von Hyperborea, vom polaren Norden, kommt diese Erinnerung, diese Sehnsucht nach der magischen Liebe, die sich im Gedächtnis des arischen Blutes übermittelt. Im Mysterium des Gral und in der Einweihung von Amor, der germanischen Minnesänger und der okzidentalen Troubadoure, sammelt man sich in erneuter Kraft und Begeisterung. Auch in den Fedele de Amore des nördlichen Italien, in der Alchemie und zum Schluss im esoterischen Hitlerismus, in Gestalt des Mythos und Symbol im Erdenleben des Avatar, des hyperboreischen Archetypus des Führers. In allen diesen Regeln, um das Ende der Unsterblichkeit des Eingeweihten erreichen zu können, ist die weibliche Anwesenheit wichtig. Zur Seite des Kriegers, des Ritters vom Gral, des Minnesänger, des Troubadours, des Führers, muss eine Frau vorhanden sein, sie sei aus Fleisch und Blut oder andererseits in der Einbildung, in einem Jenseits, in der Welt der Toten, der Helden, in Valhalla. Nur ihre Anwesenheit oder die Erinnerung an sie kann im Helden, im Krieger, im eingeweihten hyperboreischen Archetypus des Anima zusammentreffen und ihm gestatten, die verlorene Ella wiederzugewinnen, dem Anima, dem Astralkörper das Gesicht der Geliebten gebend, der im Manne weiblich und in der Frau männlich ist, laut Jung. Doch nur verliebt in seine Walküre wird er es erreichen. Die esoterische Lehre der Troubadoure bedient sich einer ausgearbeiteten Technik der Idealisierung der Geliebten, der Domna, um das offenkundige Ziel zu erreichen. Es ist eine platonische Liebe, ein Tantrismus der rechten Hand, wie derjenige Dantes. Der Tantrismus der linken Hand erreicht ähnliche Ziele, das Maituna oder magischer Coitus mit der Frau, ohne den Samen nach außen zu ergießen, sondern nach innen. Der Tantrismus der rechten Hand vollzieht die Vereinigung mit der Geliebten nur im Astralkörper und in anderen, noch feineren Körpern. Beide gehören dem feuchten Weg der Alchemie an, den man zusammen mit der Frau zurücklegt. Parzival hatte seinen Freund Garvan geraten, den Gral ohne Gott zu erobern, nur mit seiner Furie und mit der Geliebten in der Erinnerung, im Gedächtnis. Der trockene Weg ist der des Magiers, der ohne Notwendigkeit der äußeren Frau sich innerlich vermählt hat, weil sie schon von jeher bei ihm ist oder weil sie mit ihm in dieser Runde nicht übereinstimmt und ihn seit Agartha nur führt. Der Dämon, der Herr der Finsternis, hat es erreicht, die Geliebte mit der Mutter Gottes zu verwechseln und ihre mystische Anbetung erlangt. Es ist der Ursprung des Marienkultes, eine Art geistigen Matriarchats und himmlischer Umpolung der weißen Königin von Mo'uru. Die ideale Frau der Minnesänger heißt Voevre Saelde, die große Witwe, die sie anregte. Mit dem Gralsmysterium wird die Vorgeschichte in der Geschichte verkörpert. Das Sangreal oder das königliche Blut Hyperboreas ist ein arisches, superpolares Gedächtnis. Dieser wunderbare Weg von Amor ist wesentlich männlich. Nur die Helden werden die Prüfungen bestehen können, die die Geliebte ihren Auserwählten auferlegt, um ihnen den Pokal des Gral zu überreichen. Bis zum Rande gefüllt mit dem Trank der Unsterblichkeit, Soma, Ambrosia, Amrita, Ahoma. In Wirklichkeit voll blauen Blutes der Hyperborea, der Aria, der zweimal Geborenen, und welches die Minnesänger trinken im Ritual des Minnetrinkens im Kreise der Männerbünde. Im Zentrum dieses Kreises, dieser Tafel aus rundem Stein, aus polarem Eis, befindet sich der Führer, auch mit seiner eingeweihten Gemahlin Parastri, die Amasiae Uxor, der katharischen Troubadoure, Voevre Saelde. Es ist der letzte Avatar des Gottes der Axt, Wotan Vishnu. Vishnu ist ein hyperboreischer Gott, dessen Emblem das Hakenkreuz Swastika ist, blond und blauäugig, der in Agartha lebt. Deswegen wird der Führer nicht kommen zu zerstören, sondern Hyperborea wiederherzustellen, uns den Ausgang aus dem Kreis der Kreise, aus den Kalpas, Manvataras und Yugas gebend. Er ist der Mann, der kommen wird. Er ist der König Hyperboreas, Saturn Kronos für die Griechen, der Gott des Satya-Yuga, der Verschlinger der Zeit. Darum wird Hyperborea nicht völlig in eine geschichtliche Zeit einbezogen, man stellt es außerhalb der Atmung Brahmas und der teuflischen Schöpfung des Demiurg Jehova. Nicht immer stimmen Ella und El in den Runden überein. Es ist beinahe ein Wunder, sich wiederfinden zu können, frei und mit Erinnerung. Es geschieht des Öfteren, auf diese Welt zur Unzeit zu kommen. Entweder muss Ella aufbrechen, gerade dann, wenn El sie beinahe gefunden hat, oder sie hat sich mit einem anderen vermählt, wie es Nietzsche geschah. Es ist Parakia, der Schmerz kann zum Selbstmord führen oder zum Wahnsinn, wie bei Hölderlin und selbst bei Nietzsche. Ariadne, ich liebe dich. Diese Art der Liebe geht meistens mit dem Tode einher, wie bei Tristan und Isolde, wie bei Romeo und Julia in den alten Legenden und Sagen. Weil es keine Liebe dieser Welt ist. Es ist eine Liebe für den mystischen Einweihungstod, der mit Julia scheitert. Es ist die Liebe der Ewigkeit, der Unsterblichkeit. Denn es existiert nur eine hyperboreische Ella für einen hyperboreischen El in allen Universen und darüber hinaus. Und es ist ein Verbrechen und geistiger Selbstmord, die ewige Geliebte zu verraten.